professoressa Jean Schütte. Luise Jean Schütte è cattedratica di storia moderna all'Università di Potsdam, nel vero palazzo di Federico II. Questo obbliga, credo, no? Ha pubblicato sul storico tedesco Lambrecht, storico dell'Ottocento, e adesso sta pubblicando un volume gigantesco sul clero protestante di alcuni territori del Germania del Nord. Ma prego di cominciare. Schießen Sie los. Ich habe alles verstanden. No, ist ja gut. Ich freue mich, dass trotz der frühen Morgenstunde alle da sind. Ich habe immer schon erzählt, dass bei den protestantischen Pfarrern, über die ich gearbeitet habe, die Kirchen auch immer leer waren, aber die haben trotzdem gepredigt. Also vielen Dank. Angesichts der gegenwärtigen Forschungslage zur Geschichte der Frühneuzeit und tagelang mit der Problematik Modernisierung, der modernisierenden Wirkungen von Konzilien beschäftigt haben, mag Ihnen die Notwendigkeit einer wissenschaftsgeschichtlichen Analyse wenig einleuchtend erscheinen. Denn dass historische Forschung zeitgebundenen Fragestellungen und Leitbildern folgt, ist als Grundtatsache unbestritten. Um mit Ernst Troeltsch zu sprechen, alle Wissenschaft ist an die Voraussetzung des denkenden Geistes gebunden. Das hat er 1906 auf dem 9. Historiktag in Stuttgart gesagt. Und dass diese Zeitbindung im Deutschen Kaiserreich als scharfe Ablehnung des ultramontanen Katholizismus manifest wurde, gehört sozusagen zum Standardwissen jedes Historikers. Herr Reinhardt hat gestern ja schon darauf hingewiesen und sozusagen den Inhalt meines Vortrages damit zusammengefasst. Wozu also hier noch eine wissenschaftsgeschichtliche Analyse? Der Göttinger Historiker Oechsle hat vor nicht allzu langer Zeit auf den grundsätzlichen Sinn disziplinengeschichtlicher Forschung hingewiesen, indem er betonte, dass die Erkenntnis der Zeitbindung zur Relativierung eingeschliffener historiografischer Positionen berechtige. Damit werde der Raum freigegeben für neue Forschungsfragen. Unter diesem Blickwinkel sei wissenschaftsgeschichtliche Reflexion nicht bloßer Zusatz, sondern konstitutives Element des geschichtswissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Unter dieser Perspektive zeigt sich in der Tat ein Nachholbedarf für unseren Gegenstand. Eine Untersuchung des Bildes, das im protestantischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts vom Konzil zu Trient existierte, gibt es nicht und damit auch keine Reflexion über die Legitimität, die faktische Basis dieses Unwerturteils vom antimodernen Trient, das in der Tat die zeitgenössische Geschichtswissenschaft und Theologie ebenso wie die Jurisprudenz, wie sie die protestantisch geprägte veröffentlichte Meinung in Presse- und Vereinspublizistik, zumindest des Kaiserreichs, zeichnete. Dies ist umso erstaunlicher, als schon ein kurzer Blick auf die unterschiedlichen Positionen und Personen in den protestantischen Milieus verschiedene Ansätze dazu zeigt, dass das Tridentinum in fast unlösbarer Verflechtung mit der Diskussion um zeitgenössische Kirchenverfassungsfragen gesehen wurde, also stets unter dem Blickwinkel des Verhältnisses von modernem Staat und Kirche. Das aber war zugleich die Kernfrage der Selbstverständigungsdebatte, die im deutschen Protestantismus seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts entflammt war und mit wachsender Heftigkeit in den folgenden Jahrzehnten weitergeführt wurde. Gibt es, so lautete die Frage der Zeitgenossen, gibt es ein spezifisches Potenzial der christlichen Religion, das sie in die Lage versetzt, den moderner werden die Entwicklung von Kulturen, so sagten die Zeitgenossen, und deren Staatsformen zu folgen, sie sogar zu befördern, oder muss sie, die Religion, als metaphysischer Rest in einer säkularisierten Welt ein belangloses Schattendasein führen? Es ist offenkundig, dass bei der Diskussion dieser Frage im Protestantismus, ebenso übrigens im Katholizismus, die jeweils andere Konfession unter negativen Vorzeichen betrachtet wurde. In die Vielfalt dieser Debatte werde ich Sie an einigen ganz kleinen Positionen im Folgenden, meinem Hauptteil Nummer 2, anhand exemplarischer Positionen einführen. Zuvor, also in meinem ersten Teil Nummer 1, gilt es allerdings, die Begriffe zu klären, die ich hier bereits benutzt habe. Zu klären also a, was mit deutschem Protestantismus gemeint ist, und b, was dieser Protestantismus für modern und damit auch für antimodern hielt oder was für ihn das bedeutete, dieser Begriff. In einem abschließenden, ganz knappen Teil, Nummer 3, will ich die Eingangsfrage nach dem Relativierungspotenzial noch einmal aufnehmen und vielleicht einige kleine Hinweise zusammenfassen. Ich komme also zu meinem Teil 1, den Klärungen der Begriffe. Im Deutschen Kaiserreich, 1870 bis 1914, bildeten die Protestanten nicht nur zahlenmäßig die Mehrheit, sie dominierten auch die Politik, die veröffentlichte Meinung, schließlich die Schulen und Hochschulen. Die Lösung der Verfassungsfrage unter kleindeutschem Vorzeichen, wie es ja in der Geschichtswissenschaft hieß, war also nicht nur eine geografische Begrenzung, Österreich war ja nicht mehr dabei, sondern auch eine konfessionelle Ausgrenzung. Dennoch waren die Protestanten im Vergleich zu den Katholiken sehr viel stärker pluralisiert. Das gilt für die innerkirchliche Organisation, die am Landeskirchentum festhielt, im Gegensatz zum zentral organisierten Katholizismus, ebenso wie für das oben bereits erwähnte sogenannte protestantische Milieu. Dieser von dem Soziologen Lepenies für das Kaiserreich geprägte Begriff charakterisiert die hochgradige Fragmentierung dieser Sozialordnung im Deutschen Kaiserreich sehr genau. Für den uns hier interessierenden Protestantismus bedeutet dies, dass stark unterschiedliche politische Affinitäten angenommen werden müssen innerhalb des Protestantismus, die sich nicht nur im direkten parteipolitischen Engagement, sondern vielmehr und intensiver im Engagement für eine vereinsprotestantische Richtung, für verschiedene vereinsprotestantische Richtungen spiegeln konnte. In ganz groben Zügen, es muss ja auch nur Andeutung sein, hier lässt sich dieser kulturelle Vergesellschaftung des protestantischen Bürgertums, und nur um dieses geht es hier allerdings, als Differenzierung in zwei große Lager beschreiben. Dem sozialpolitisch konservativen und theologisch orthodoxen Lager, um mal einfach nur plakative Begriffe zu nehmen, stand eine sozialpolitisch sozialliberale und theologisch liberales bzw. später historisch argumentierendes Lager gegenüber, also orthodoxe Lutheraner auf der einen Seite in einem sozialpolitisch traditionellen Sinne engagiert und die liberale Theologie, die in einem eher sozialliberalen Lager engagiert war, auf der anderen Seite. Und dieses letzte Lager kann trotz aller Differenzierungen, die innerhalb dieser Gruppe nun auch wieder existierten, mit dem übergreifenden Begriff des Kulturprotestantismus bezeichnet werden. Die sozialen Trägergruppen dieser beiden protestantischen Milieus waren von unterschiedlicher Zusammensetzung, während der Kulturprotestantismus getragen wurde von liberalen, sozial engagierten Pfarrern, seit den 90er Jahren in wachsendem Maße auch von den Volksschullehrern, den, wie das so schön in der Literatur heißt, Kulturbeamten der neuen industriellen Generation, schließlich einer großen Gruppe des wohlhabenden Wirtschaftsbürgertums, fehlten gerade diese Wirtschaftsbürger, Bankiers, Rentiers, ähnliche Gruppen in der kaiserlichen Gesellschaft, im konservativen Milieu vollständig, also nicht immer Identität von Wirtschaftsbürgertum und konservativer Ausrichtung, für das Kaiserreich ganz gewiss nicht. Stattdessen findet sich hier im konservativen Lager der Adel, Militär und die Funktionsträgerschaft der Landeskirchen. Im Protestantismus sind das solche Leute wie Konsistorialräte und Superintendenten. Die Professoren Publizisten, gelehrten Pfarrer, Gymnasiallehrer als Produzenten des veröffentlichten protestantischen Denkens entstammten diesen beiden Lagern. Von beiden Milieus wird also sehr vehement in die Öffentlichkeit hinein argumentiert. Über zentrale Fragen politischer, kirchenverfassungsmäßiger und theologischer Orientierung gab es durchaus unterschiedliche, sehr kontroverse Auffassungen. Kann man unter diesen Bedingungen, so ist die Frage, eine verbindliche Festlegung davon erwarten, was modern, was antimodern im Protestantismus bedeutet hat? Das war durchaus nicht die Frage. Wenn man als Redner eine solche suggestive Frage stellt, erwartet man in der Regel nein. Das ist also in der Tat nicht der Fall. Einigkeit bestand allerdings in einem ganz wichtigen Punkt. Darüber nämlich, dass die protestantische Konfession gegenüber der katholischen die allein neuzeitfähige sei, diejenige also, die die Tradierbarkeit des Christlichen in der modernen Welt am erfolgreichsten sicherstellen könne. Dieser Begriff der Neuzeitfähigkeit ist für die protestantische Diskussion in beiden Milieus von außerordentlicher Bedeutung gewesen. Was im Einzelnen nun aber den Inhalt, das Konzept des Tradierbaren, des Neuzeitfähigen ausmachte, worin insbesondere die spezifische Affinität bzw. die Notwendigkeit zur Distanz zum modernen Staat bestehe, dies blieb heftig umstritten. Man war sich also in der Sache, in dem Gegner sozusagen, einig, aber in welchen differenzierten Formen konnte man überhaupt nicht zu einem Konzept kommen. Die protestantischen Konservativen sahen die Neuzeitfähigkeit des Protestantismus gerade darin gegeben, dass er die gewachsenen Korporationsrechte der Landeskirchen gegenüber einem auf zentrale Konzentrierung hinwirkenden Staat verteidigte. Das war spezifisch lutherisch. Dessen Entwicklungen hin, die Entwicklung des Staates also hin zum modernen Staatsabsolutismus unterbinden könne, das war Neuzeitfähigkeit des Luthertums. Und das Ziel der Christianisierung der Gesellschaft, auch dieser Topos taucht in den Diskussionen immer wieder auf, dieses Ziel der Christianisierung der Gesellschaft dadurch zu stärken vermochte, dass robuste kirchliche Institutionen gegen einen Eingriff von staatlicher Seite durchgesetzt werden könnten. Demgegenüber stritt der liberale Protestantismus für eine selbstbestimmte Gemeinde in Opposition zum durchbürokratisierten Kirchenregiment als soziales Ordnungsmodell von unten sozusagen gegen die landeskirchlichen Strukturen. Dieses Gemeindemodell führte nun allerdings im protestantischen Liberalismus nicht zur Betonung einer Emanzipation vom Staat, sondern zur Betonung einer Reform im Staat. Die Identität von Staat und Kirche, das Zusammenwirken, war für die liberalen Protestanten nie in Frage gestellt. Im Zentrum ihrer Position stand die Absicht, die gebildete Persönlichkeit als autonomes Individuum zu bewahren. Wir haben diesen Topos ja hier auch immer wieder gehabt. Das haben wir im 19. Jahrhundert also zentral. Die Persönlichkeit, die individuelle gebildete Persönlichkeit als Individuum zu bewahren, dies musste nicht mehr wie noch im Vormärz, in dem der Liberalismus seine Kampfgefährten gefunden hatte, gegen die Bindungen in traditionalen Ordnungen durchgesetzt werden, sondern nun in kulturkritischer Absetzung von einem bürokratisierten Machtstaat, wobei der Rückgriff auf die Ideen der Aufklärung und des Idealismus symptomatisch in dieser Argumentation waren. Eines der typischen Beispiele ist Ernst Troeltsch, auf den ich ja nachher noch komme. In dieser Abwehr gegen Bürokratisierungen, ohne den Staat als solchen aus der Kirche heraushalten zu wollen, in dieser Abwehr sah man sich einig mit der gesamten Kulturentwicklung der Zeit, so wie es formuliert wurde. Es war das Ziel liberaler protestantischer Theologie und Kirchenpolitik, das säkularisierte Bürgertum an seine christlichen Wurzeln neu heranzuführen. Das Potenzial dazu bot allein der Protestantismus, dessen Neuzeitfähigkeit sich in dieser Heranführung, Zurückführung der säkularisierten Bürger bestätigte. Die Antimodernität des Katholizismus also lag in seiner als wesensmäßig, als anthropologisch konstant charakterisierten Unfähigkeit, das, was am Christlichen tradierbar erschien, der modernen Welt zu vermitteln. In der vom Kulturkampf geprägten wissenschaftlichen ebenso wie politischen Publizistik des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts diente diese Festlegung auf eine antimoderne Struktur des Katholizismus allerdings in erster Linie der Argumentation durch den liberalen Protestantismus. Sie war Basis historischer und kirchengeschichtlicher Argumentation vornehmlich von Seiten derjenigen, die sich im politisch-theologischen Sinne der liberalen Protestantismus zugehörig gefühlten. Die protestantischen Konservativen lehnten nämlich, und das ist in der Diskussion bislang, weil man sich über diese Dinge kaum informiert hat, viel zu wenig bekannt, die protestantischen Konservativen lehnten diese Art der Ausgrenzung, wie sie vom liberalen Lager betrieben wurde, der Ausgrenzung des Katholizismus ab, als Ausdruck eines, da kommt nun wieder deren Kritik gegenüber ihren eigenen protestantischen Kollegen zum Ausdruck, ist der Ausdruck eines liberalen Antiklerikalismus, wenn man die Katholiken ausgrenzt. Das ist die liberale, die konservative Position. Und deswegen in einer solchen antiklerikalen Gemeinschaft konnten sich die protestantischen Orthodoxen nicht wiederfinden. Einer, nur damit Ihnen die Namen, ich meine, ich könnte hier ein ganzes Heer von Namen aufführen, aber vielleicht einige damit verbunden werden können. Diese Position einer Ablehnung der Ausgrenzung der Katholiken in diesem starken kulturkampfmäßigen Sinne, wie sie von den Liberalen betrieben wurde, eine solche Position vertrat Reinhold Seeberg, 1859 bis 1935, systematischer Theologe an der Humboldt-Universität in Berlin, einflussreicher Berater im Übrigen des Kaisers, ob das irgendwelche Rolle gespielt hat, das steht ja hier nicht zur Debatte, Reinhold Seeberg also, der eine, wie er sie selbst nannte, modern positive Theologie vertrat. Das ist ein spezifischer Begriff in der protestantischen Diskussion. Und mit dieser Auffassung Studentengenerationen über mehrere Jahrzehnte geprägt hat, seine theologiepolitische Zielsetzung war die Integration der deutschen Nation mit Hilfe der Einrichtung eines christlichen Gemeinwohlstaates, was auch immer das hier meint, das sind jetzt erstmal Worthülsen, mit einem, und das ist natürlich irgendwo eine utopische, aber doch interessant zu wissende Formulierung gewesen, mit einem alle Bürger verbindenden einheitlichen Glauben. Die Integration in die Nation sollte die Katholiken umschließen auf Kosten ihrer spezifischen Konfessionalität. Da dem Katholizismus die notwendige theologisch begründete, und darauf reduziert Seeberg das, theologisch begründete Neuzeitfähigkeit fehlte, er aber kirchenpolitisch, also in der ganzen Verfassungsdiskussion, mit dem konservativen Protestantismus übereinstimmte, weil auch die Katholiken das Leitbild der selbstständigen Kirche wie die orthodoxen Protestanten formulierte, sah Seeberg zentrale Berührungspunkte zum Katholizismus von seiner theologisch-politischen Seite aus. Die liberalen Protestanten verfolgten einen, ich sagte schon, intoleranten Antikatholizismus, der sich tagespolitisch und fachtheologisch niederschlug. Das ist also keineswegs nur Agitation, die sich in irgendwelchen Flugblättlein geäußert hätte, sondern das ist auch Inhalt von systematisch-theologischen Entwürfen. Viele liberale Universitätstheologen, ebenso wie natürlich Juristen und Historiker, waren Mitglied in dem 1886 als Instrument eines aktiven Kulturkampfs gegründeten Evangelischen Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen, dessen anti-ultramontane Agitation durchaus nationale Züge trug. Wissenschaftler wie Adolf von Harnack, auch eher einflussreicher Kirchenhistoriker in Berlin, Karl Höll, großer Lutherforscher des 20. Jahrhunderts, Ernst Troeltsch, die beiden Antipoden, wenn es um Luther ging, gemeinsam im Kampf gegen die Katholiken, Martin Schian, ein liberaler Privatdozent aus Marburg, später in der Weimarer Republik auch auf einem Lehrstuhl, Karl Lamprecht, Eberhard Gothein, um nur einige Namen zu nennen, waren Mitglied in diesem evangelischen Bund. Und sie alle lehnten die auf dem ersten Vatikanum 1870 festgelegten Dogmen als Gegenmodell gegen die moderne Welt, als Befestigung der kirchlichen Autorität und Hierarchie gegen gemeindechristliche Modelle ab. Das war die politische Stoßrichtung, die auf in dem Blickwinkel dieser liberalen Gruppe sich im Vatikanum 1870 verfestigt und dogmatisiert ausdrückte. In einer sehr direkten Argumentation stellte diese Gruppe von Theologen, Historikern, Juristen eine Traditionslinie her, die vom Tridentinum zum Ersten Vatikanum führte. Das ist eine Linie, die in der ganzen Literatur, in der Auseinandersetzung mit dem Tridentinischen Konzil immer wieder dominiert. Ebenso wie die lutherische Reformation die Neuzeitfähigkeit des Protestantismus begründete und damit zur Epochenzäsur wurde, das ist die dezidierte Position von Karl Holl, galt dies unter umgekehrten Vorzeichen für das Konzil von Trient. Keine Epochenzäsur, keine Neuzeitfähigkeit. Indem es nämlich die hierarchische Struktur der Mittelalterkirche, der mittelalterlichen Kirche, unter anderem mit der Bestätigung der Autorität des Papstes gegenüber allem Konziliarismus wiederum festschrieb, versperrte dieses Konzil den Weg der katholischen Kirche zur stärkerer Gemeindebeteiligung einerseits, nationaler religiöser Autonomie andererseits. Und da ist der Gegenwartsbezug wieder greifbar. Soweit die Klärung der Begriffe, der sozialen Gruppen, der politischen Richtungen, der Zeitbindungen in groben Zügen. Ich komme damit zu meinem zweiten Teil, zu dem Versuch, das nun an einigen markanten Persönlichkeiten der Diskussion des 19. und 20. Jahrhunderts zu verdeutlichen. Der Protestantismus des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts war offensichtlich weitaus differenzierter, als dies dem landläufigen Verständnis bewusst ist. Der Hinweis, ich möchte das betonen, auf die liberalen orthodoxen Unterschiede innerhalb des protestantischen Lagers, sollte nicht vergessen werden. Für die uns hier interessierende Frage will ich das am Beispiel dreier Positionen erläutern, wobei ich festhalten möchte, noch einmal, dass es das große Werk zum Tridentinischen Konzil aus protestantischer Feder im 19. und 20. Jahrhundert nicht gab. Darstellungen, Analysen entstanden stets im Zusammenhang von Gesamtdarstellungen zur Reformationsgeschichte oder zur deutschen Geschichte. Eine konfessionspolitische Wertung war in allen diesen Werken, in allen diesen Positionen stets enthalten. Dies gilt für das Werk des Berliner Historikers Leopold von Ranke sicherlich auch, wenn auch zu differenzieren, und ich werde das versuchen. Bekanntlich hat Ranke im Rahmen seiner großen deutschen Geschichte zum Tridentinischen Konzil wiederholt Stellung bezogen. Erstmals geschah dies in dem 1839 erschienenen fünften Band seines großen Werkes Die deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Diese Darstellung erfuhr mehrere Auflagen. Die inhaltlichen Veränderungen waren durchaus markant, an markanter Stelle angebracht. Ein weiteres Mal nahm Ranke in seiner 1834-35 erschienenen Geschichte der römischen Päpste Stellung zum Konzil in Trient. Seine Arbeiten waren zwar Jahre vor dem von mir oben skizzierten Differenzierungsprozess innerhalb des Protestantismus entstanden, dennoch kann er dem konservativen Flügel des Protestantismus, so wie ich ihn in der Gestalt von Reinhold Seeberg charakterisiert habe, zugeordnet werden. Darauf verweist seine Auffassung von der Autonomie sozialer und kirchlicher Gruppen im nationalen Staat. Und diese autonomen Gruppen beanspruchen für sich und müssen beanspruchen die Autonomie der religiösen Entwicklung von den Eingriffen des Staates, ohne dass der nationale Kontext gesprengt wird. Das ist allerdings ganz wichtig. Insofern ist diese Position der Orthodoxen durchaus vergleichbar, selbst wenn man das in diesen frühen Jahren nur in Anfängen erst so bezeichnen kann. Für Rankes Geschichtsschreibung des 16. Jahrhunderts stand im Mittelpunkt der Begriff der Nation. Das ist Ihnen wahrscheinlich, sofern Sie jemals was von Ranke gehört haben, auch bekannt. Aber es ist für diese Geschichte des 16. Jahrhunderts ganz markant. Diesen Begriff hat er in einer straffen und nahtlosen Totalität von politischen, religiösen und kulturellen Weltbezügen entwickelt. An ihm scheiden sich für Ranke die Einflussnahme innerer und äußerer Kräfte. Das Wesen der von Luther ausgelösten reformatorischen Bewegung lag darin, ich zitiere, dass der in die Tiefe des germanischen Wesens gesenkte Geist des Christentums nach und nach zu dem Bewusstsein seines von allen zufälligen Formen unabhängigen Selbst greift, sich nach seinem Ursprung zurückwandte. Zitat Ende. Diese religiöse Befreiung von auswärtigem Einfluss und die damit gegebene Möglichkeit der Selbstfindung im nationalen Rahmen, die Ranke also für das 16. Jahrhundert ansetzt. Diese religiöse Befreiung allerdings gelang nicht, die nationale Selbstfindung auch nicht. Als Grund nennt Ranke die von außen kommende Wirkung des Tridentinum und der durch das Konzil erneuerten katholischen Kirche, womit zugleich die inneren Wirkkräfte genannt werden, die in Deutschland zusammen mit der Einwirkung von außen auf das Scheitern dieses reformatorischen Anliegens eingewirkt haben. Dadurch, dass das von Rom betriebene Projekt der Abwehr einer sich reformierenden, einheitlichen, nationalen Kirche auch im Reich selbst Verbündete fand, und er zählt nun bestimmte Größen auf, dass sie also Verbündete fand, die Kirche, war nur die Spaltung der sich selbst gerade findenden Nation zu bewahren. Ich zitiere noch einmal, dies, also diese Abwehr der Einigung, dies ist der Ursprung der Spaltung in der Nation, der seitdem noch nicht wieder hat beigelegt werden können, immer infolge desselben auswärtigen Einflusses, der sie damals hervorrief. Rom ist also schuld daran, dass die Deutschen geteilt waren. Die Forschung hat darauf hingewiesen, konfessionell geteilt waren, die Forschung hat darauf hingewiesen, dass dieses Urteil unter dem Eindruck der sogenannten Kölner Wirren im Jahre 1837-38 geschrieben wurde, die zu einer Verhärtung der Beziehungen zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat geführt haben. Als nationalliberaler Zeitgenosse, das widerspricht nicht einer orthodoxen Position im protestantischen Sinne, verurteilte Ranke alle Versuche von außen, in die inneren, vor allem religiösen Belange der deutschen Staaten einzugreifen. Er sah darin in seiner Zeit, und das reflektiert er dann in seiner Geschichtsschreibung, er sah darin für seine Gegenwart ein Hemmnis für die nationale Einigung, insbesondere durch die Entfremdung des katholischen Bevölkerungsteiles vom preußischen Gesamtbewusstsein. Eine Gefahr, die sich, wenn man das mal weiterdenkt, möglicherweise tatsächlich im Kulturkampf der 70er Jahre bestätigt hat. Noch in der Geschichte der Päpste hatte Ranke den Verlauf des Tridentinums und seine Bedeutung mit sehr viel ausgeglicheneren Worten dargestellt. Damals, oder in dieser Darstellung, die ja nur wenige Jahre vor der anderen verfasst wurde, war ihm vor allem wichtig der Hinweis auf die Langzeitwirkung des Konzils, die er in zwei Aspekten zusammenfasste. Zum einen war mit den Beschlüssen des Konzils für immer das Dogma der katholischen Kirche von demjenigen des Protestantismus unterschieden, also dogmatische Teilung. Zum anderen wurde die innerkirchliche Hierarchie befestigt, was sich vor allem in der Disziplinierung des Klerus zu beweisen hatte und auch bewies. Diese Charakterisierung ist keineswegs scharf formuliert, in keiner Weise vergleichbar einer anti-ultramontanen Kampfposition, wie wir sie später in den Schriften der späteren Historiker haben. Sie ist eher irenisch vermittelnd. Ein Versuch einer friedlichen Bewertung des Tridentinum, könnte man sagen, und der Gegenreformationen, wie Ranke immer wieder betonte. Diese Position entspricht der konfessionellen Einordnung, die ich oben versucht hatte. Der Versuch, den Katholizismus einzubinden, heißt auch, so wie das von Seeberg versucht wurde, ihn in seiner historischen Legitimität zumindest zu verstehen. Und das hat Ranke in dieser Geschichte der Päpste versucht, ehe die konfessionellen Auseinandersetzungen, wie gesagt, der Kölner Wirren, ihn in den späteren Werken dann zu sehr viel schärferen Positionen veranlassten. In Rankes Wertungen kam das Wort von der Neuzeitfähigkeit des Katholizismus zwar nicht vor, aber in Gestalt eines von ihm nun ähnlich formulierten Begriffes, nämlich der Nationsfähigkeit, also der Fähigkeit einer Gruppe zur Nation dazuzugehören, hat er ein fast vergleichbares Kriterium formuliert, mit dessen Hilfe der Reifegrad des Katholizismus gemessen werden konnte. Für Ranke war die Chance für den Katholizismus unbestreitbar, diesen Reifegrad nationsfähig zu sein, zu erreichen. Auch das ist die Position von Seeberg, der orthodoxen Protestanten. Im liberalen Lager wird es ja deutlich schärfer gesehen, ich komme darauf zurück. Hatte das Konzil zu Trient den Grund für die Spaltung gelegt, so war die in seiner Zeit denkbare nationale Integration unter Einschluss der Katholiken gewissermaßen das erfreuliche Ende des tridentinischen Katholizismus, also der Anfang der Spaltung zwar durch die Wirkungen des Konzils, in der zeitgenössischen Situation Rankes selber die Möglichkeit der Überwindung und der Integration des katholischen Bevölkerungsteiles aufgrund eines erreichten Reifegrades hin zur nationalen Fähigkeit. Ich komme zu meinem zweiten Protagonisten, Karl Lamprecht. Mit Person und Werk des Leipziger Kulturhistorikers Karl Lamprecht haben wir in deutlicher Absetzung zu Ranke einen Vertreter dieses liberal-protestantischen Milieus vor uns, das ich Ihnen eingangs skizziert habe. Mitglied im Protestantenverein und im Protestantischen Bund, also die heißen alle so ähnlich, ist aber alles eine große Zielrichtung, war Lamprecht ein eifriger Verfechter. Eifrig ist wirklich der richtige Begriff, ein unglaublich engagierter und dann eben auch ein bissiger Mensch. Ein eifriger Verfechter der ultramontanen Ziele dieser Gruppen, aber eben auch, und das ist das, was die Einschätzung der Positionen für den Wissenschaftshistoriker stets sehr schwierig, aber auch sehr spannend macht, nicht nur in dieser aus unserer Sicht überholten politischen Vorstellung anti-katholisch eingestellt, sondern eben zugleich in der Situation des Kaiserreichs Vertreter einer gemeindeliberalen, das heißt einer fast Demokratie, Strukturen fördernden Verfassungsposition. Sowohl also ein Vertreter des Kampfes gegen den Katholizismus, zugleich auch ein Vertreter der gemeindeliberalen Verfassungskonzeption, die auf eine Konstitutionalisierung des Kaiserreichs hinauslief, wie sie von den liberalen Protestanten eben auch vertreten wurde. Ein historiografisches Verdienst, den Schwerpunkt oder das historiografische Verdienst von Lamprecht war es, den Schwerpunkt des forschenden Interesses von der Darstellung staatlichen Werdens auf die Darstellung des Werdens sozialer bzw. kultureller Gruppen verschoben zu haben. Und wir finden darin in dieser Auflösung des Paradigmas des Staates und der Hinwendung zu den kulturellen, den sozialen Gruppen eine fast exakte Spiegelung seiner politischen Position, seiner zeitgenössischen politischen Position. Denn indem er die sozialen Gruppen, die kulturelle Vergesellschaftung, so wie er das nannt, der sozialen Gruppen analysiert, versuchte er, bestimmte Gemeindetraditionen in der deutschen Geschichte zu finden. Und das ist sozusagen die Voraussetzung für seine politische Position auch gewesen. Diese Gemeindeformen haben sich in bestimmten Formen vergesellschaftet, so ist der Begriff bei Lamprecht in der Tat. Und dieses wird dann in eine gewisse kausale Abhängigkeit gebracht, da muss uns hier nicht weiter interessieren. Was aber von Bedeutung ist, ist, dass auch Lamprecht in der kulturellen Vergesellschaftung von bestimmten sozialen Gruppen als höchstes Ziel das Werden der Nation ansetzt, aber nun eben nicht unbedingt die Nation identisch mit einer bestimmten Staatsform setzt. Nation ist auch bei ihm ein zentraler Begriff, aber es muss nicht eine bestimmte Staatsform, so wie bei Ranke, damit verbunden sein. Und die Entwicklung zu dieser von ihm charakterisierten Form von Nation ist nun allerdings auch für Lamprecht Kriterium für die viel diskutierte Neuzeitfähigkeiten aller sozialer Gruppen in der Geschichte oder auch in der Gegenwart. Anders als Ranke aber betrachtete Lamprecht diesen Prozess nationaler Vergesellschaftung ausschließlich als Ergebnis sozialer und geistiger Bewegungen im Innern des Alten Reiches. Die für Ranke so wichtige Einflussnahme von außen blendet Lamprecht weitgehend aus. Und insofern war das Konzil zu Trient für ihn nur relevant, weil es sozusagen in letzter Minute zur Stärkung der katholischen Kräfte führte und deshalb die, ich zitiere, Protestantisierung der mittelalterlichen Verfassung des Reiches verhindert hat. Diese Protestantisierung wäre, so Lamprechts Interpretation weiter, identisch gewesen mit einer Stärkung des ständischen Elementes im Reich, ohne dass damit zugleich der Kaiser gestärkt worden wäre. Vielmehr ist durch die Verhinderung der Protestantisierung wäre es zu einer, oder andersrum formuliert, entschuldigen Sie, ich habe mich jetzt hier vergaloppiert, diese Protestantisierung wäre bei Lamprecht identisch gewesen mit der Stärkung des ständischen Elementes, ohne dass der Kaiser zugleich gestärkt worden wäre. Stattdessen führte diese nicht erfüllte Position der protestantischen Struktur der Verfassung zur Schwächung des Reiches generell zugunsten der Territorien. Und das ist nun wieder das Spezifikum der deutschen nationalen Entwicklung in der Frühneuzeit. Auf deren Ebene, auf der Ebene der Territorien nämlich, wurde nun der soziale Differenzierungsprozess vollzogen, den erst das 19. Jahrhundert wieder zusammenbringen konnte, indem die überterritoriale Nation angestrebt werden konnte. Die entscheidende Wirkung des Tridentinums setzt Lamprecht also mit der Verlagerung der kulturellen Entwicklungsprozesse auf die Ebene der Landesherrschaften gleich. Dessen Ergebnis wiederum war die Entwicklungsspaltung zwischen protestantischen und katholischen Territorien. Der tridentinisch reformierte Katholizismus nämlich war nichts anderes, so Lamprecht weiter, als eine Rückführung auf den im Spätmittelalter bereits erreichten Stand von Kirchenordnung und Lehre. Und in all den katholischen Territorien blieb man sozusagen im Mittelalter und in den protestantischen schaffte es man, in die Neuzeit hineinzuspringen. Ich zitiere noch einmal, diese Wirkung des Tridentinum ist die Festsetzung des Einzelnen, die Fesselung des Einzelnen an die Wirkung der Sakramente, der magischen Gnadenmittel der Kirche. Diese galten, also diese Gnadenmittel galten nun wieder, alles die Wirkung des Tridentinum, als objektivierte Bezugspunkte für das Individuum. Im Schoße der Kirche war der Verzweifelte jetzt wieder geborgen. Nicht der Sünder, der Arme, Luther verkörpert ihn unmittelbar zu seinem Gott, sondern nun wieder die Institution der Kirche. Dazwischen. Das ist in Lamprechts Begrifflichkeit nichts anderes als die Wiedererweckung des, so ist seine Wortwahl, ich zitiere, des gebundenen Wesens mittelalterlichen Geistes. Das ist das, was durch Trient für den katholischen Bereich bewirkt wurde. Diese Wiedererweckung des gebundenen Wesens des mittelalterlichen Geistes, das in seinem Sinne die neuzeitadäquate Individualisierung der Geschichte der Individuen verhindert hat. Die Reformation dagegen hatte diese Individualisierung bereits ermöglicht, war der Sprung heraus aus der Bindung an das mittelalterliche Wesen. Zum mittelalterlich gebundenen Wesen gehörte der Gehorsam gegenüber geistlicher und weltlicher Obrigkeit hinzu. Ich zitiere noch einmal, Glaube im katholischen Sinne sollte auch ferner Gehorsam bedeuten, das heißt bestenfalls für wahr halten. Demgegenüber bedeutete die Berührung mit dem Glaubensbegriff der Reformation Freisetzung des Individuums. Lamprecht hat mit dieser Zuschreibung die im liberalen Protestantismus des Kaiserreichs gängige Charakterisierung von der Inferiorität des Katholizismus theologiegeschichtlich und verfassungsgeschichtlich legitimiert, historisch einzuordnen versucht. Er stand damit beileibe nicht allein, das ist sicherlich auch keine Neuigkeit, aber für Lamprecht selber ist das nicht selbstverständlich so anzunehmen gewesen. Der oben skizzierte intolerante Antikatholizismus im liberalen Protestantenkreisen wurde auch von solchen Historikern mit historischen Argumenten gestützt, die in dem Methodenstreit mit Lamprecht schärfste Antipositionen zu ihm vertraten. Man kann also nicht davon ausgehen, dass irgendwer jemand, der methodisch gegen Lamprecht stand, nun auch in einem ganz bestimmten konservativen Milieu gestanden hat und ganz bestimmte politische Positionen vertreten hatte. Diese wissenschaftshistorische Einordnung ist völlig unzutreffend. Wir sehen hier die Fraktionierung unterschiedlichster Positionen, die deutlich macht, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen methodischem Fortschritt und politischer Liberalität, so wie sie von Kocka für Otto Hinze einmal angenommen wurde. Aufgrund des Festhaltens an mittelalterlichen Frömmigkeits- und Kirchenverfassungsformen wurde der Katholizismus rückständig, so die Charakterisierung. Für Lamprecht war dies der Ausdruck einer wesensmäßigen Unfähigkeit des alten Glaubens für die Neuzeit, in die Neuzeit sich hinein zu entwickeln. Und dieses wesensmäßig ist außerordentlich wichtig, das wird zur anthropologischen Konstante im Kampf mit den, wie sie heißen, im Kampf mit den Ultramontanen. Diese Position eines wesensmäßigen Unfähigkeit des Katholizismus zur Neuzeit, diese Position hat Ranke nie vertreten, hat selbst ein orthodoxer Theologe wie Reinhold Seeberg nie vertreten. Das ist die Position des liberalen Milieus. Die Linie vom Tridentinum zum Ersten Vatikanum war auch für Lamprecht historisch konsequent. Die dort bestätigte Hierarchisierung der Kirche und des Glaubens war Beweis dafür, dass der Weg der katholischen Kirche vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts nur stagnierend sein konnte. Zwar kann ja auch Rückwendung befreiend wirken, deshalb gab auch Lamprecht zu, eine Öffnung, aber war so seinem Votum damit in keiner Weise verbunden. Ich zitiere noch einmal, es gibt zweierlei Standpunkte, so schrieb er 1911, das Tridentinum zu beurteilen. Erstens einen rückwärtsgewandten, wenn man die Trienter Reformation mit dem Zustande am Ausgang des Mittelalters vergleicht, dann wird man gern die Vorzüge des nachtridentinischen Katholizismus von dem vortridentinischen anerkennen. Oder aber, zweitens, man nimmt einen vorwärtsgewandten Standpunkt ein, indem man die dogmatische Seite des Trienter Konzils für die Hauptsache hält und von ihm aus diejenige Periode des Katholizismus datiert, die im Vatikanum gipfelt. Nach dem Jahre 1870 ist der zweite Standpunkt der richtige und wichtige. Zitat Ende. Ich komme zu meinem dritten Beispiel, meiner dritten Person, die als Beispiel dient, Ernst Troeltsch. Eine eigenwillige Variante dieses liberal-protestantischen Deutungsmusters, wie wir es eben bei Lamprecht kennengelernt haben, gab der Berliner Theologe, Soziologe, Jurist, Philosoph, ein Allround-Genie, möchte man fast sagen, zumindest wenn es um die akademische Qualifizierung geht. Der Berliner Theologe, sage ich aber weiterhin, Ernst Troeltsch. Wie auch in Lamprechts Werk stand das Tridentinum stets nur am Rande seines wissenschaftlichen Interesses, immer allerdings in enger Verbindung mit der Beurteilung der Reformation. Die aber nahm für Troeltsch zum ersten Mal in seinem 1909 auf dem 6. Deutschen Historikertag in Stuttgart gehaltenen Vortrag über, ich zitiere, die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt eine zentrale Rolle ein. Eigentlich war Max Weber aufgefordert worden und der wurde krank und Troeltsch sprang ein. In seinen Soziallehren, die 1912 in erster Auflage erschienen, hat Troeltsch sodann diese 1909 nur angedeuteten Interpretationen der Bedeutung von Luthertum und Calvinismus, bei Troeltsch spielt der Calvinismus eine große Rolle, für die Entfaltung der modernen Welt breit ausgeführt. Und er hat in einer Fußnote ausdrücklich gesagt, ich bin zwar für Max Weber eingesprungen, aber ich habe was Eigenes gesagt. Wichtig ist für Troeltsch die Einsicht, dass die moderne Welt, die er gleichsetzt, mit dem Begriff, ohne das weiter zu reflektieren, auch das ist interessant, mit dem Begriff der europäisch-amerikanischen Kultur, dass diese moderne Welt, ich zitiere, hervorgegangen ist aus dem großen Zeitalter der kirchlichen Kultur, die auf dem Glauben an eine absolute und unmittelbare göttliche Offenbarung in der Erlösungs- und Erziehungsanstalt der Kirche beruht. Zitat Ende. Diese Kultur war eine Autoritätskultur. Wir haben das bei Lamprecht vorhin ganz ähnlich gehört. Obwohl die beiden sich nicht sehr mochten. Ich glaube nicht, dass der Lamprecht Troeltsch gelesen hat. Die Kirche hatte das Sinnstiftungs- und Wertvermittlungsmonopol. Für die Gesamtgesellschaft wurde eine Ethik bereitgestellt, die alle kulturelle Praxis umfasste. Mit der Reformation zunächst, der katholischen Reform dann als Ergebnis des Tridentinums, war das Ende dieser Einheitskultur gegeben. Das Wesen der nun als neu bezeichneten Kultur wird sichtbar, denn überall ist sie die Bekämpferin zunächst der bis dahin gültigen spätmittelalterlichen Einheitskultur. Das moderner Werden von Kulturen ist für Troeltsch in diesem ganz klar definierten, historisch eindeutig zugeordneten Sinne gemeint und exakt dort angebunden. In der Auflösung der Einheitskultur des Mittelalters, des Angriffes auf diese Einheitskultur durch Protestantismus, durch Reformation einerseits und Tridentinum andererseits, hier findet er das, was er als moderner Werden von Kulturen bezeichnet. Und das ist dann weiter gleichzusetzen, zu charakterisieren mit der Auflösung einer uniformen Kirchenkultur des Mittelalters, mit der Entkoppelung von Staat und Kirche, von Religion und Politik, mit der Anerkennung von Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das ist alles nicht so fürchterlich neu, aber es ist doch klar und deutlich historisch angebunden bei Troeltsch in dieser Zuordnung. Und immer mit dem Blick auf das Tridentinum ausdrücklich formuliert. In Troeltschens Sicht setzt sich diese modernisierte, diese neuzeitfähige Kultur, wie es dann auch bei ihm auftaucht, zunächst allerdings nur durch in Gestalt des Calvinismus. Während der vom Tridentinum geprägte Katholizismus in der Rückwendung zum mittelalterlichen Ideal der Einheitskultur zu einem Anachronismus zu werden droht, geht auch das Luthertum einen rückwärtsgewandten Weg. Dies ist der Grund für die von Troeltsch wiederholt und immer wieder betonte Trennung mit dem Versuch, nämlich durch die neuerliche Zusammenbindung von Religion und Politik den Wahrheitsanspruch nun der einen Konfession in einer konfessionell zwar begrenzten, aber doch auch Einheitskultur durchzusetzen, gehört dieses Luthertum, was dessen Anspruch eben ist, ebenso wie der tridentinisch geformte Katholizismus zur Vormoderne. Das ist das strikte Votum von Troeltsch. Und wenn Sie sich das mal vor Augen halten, das hat einen Sturm der Entrüstung im gesamten Luthertum hervorgerufen, der uns zwar zum Lächeln veranlasst, aber doch erhebliche Verwerfungen hervorgerufen hat. Aber Troeltsch bleibt weiterhin Mitglied in den protestantischen Kampfbünden. Das ist alles möglich. Dieses geschlossene Kaiserreich existiert eben nicht. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle zur Kenntnis nehmen. Luthertum und Katholizismus sind deshalb grundsätzlich nicht neuzeitfähig. Auch das Luthertum nicht. Reformation und Tridentinum sind Teil der mittelalterlichen Welt, trotz ihrer ja sehr unterschiedlichen, das wird von Troeltsch überhaupt nicht bestritten, Ansätze, Ansprüche theologischen Konzeptionen. Die Moderne beginnt erst mit der Aufklärung, in der Religion und Politik endgültig voneinander gelöst werden. Der Anfang dazu war der Angriff auf die Einheitskultur durch Reformation und Tridentinum, der Angriff durch die Reformation. Die Möglichkeit, diese Trennung nun durchzuhalten, die sieht er nur im Calvinismus. Im Luthertum geschieht das dann mit dem Einsetzen der Aufklärung. Der Katholizismus bleibt sozusagen endgültig, wesensmäßig auf der Strecke. Dass diese Deutung bei den Protestanten, bei den protestantischen ebenso wie bei den katholischen Zeitgenossen vehemente Kritik herausgefordert hat, ist nachvollziehbar. Ich sagte das ja eben auch. Es wurde damit zuallererst die überall so selbstverständliche Neuzeitfähigkeit der lutherischen Reformation in Frage gestellt. Und das war eine Kampfposition, auch in der Auseinandersetzung mit dem Katholizismus. Das führte nicht nur zu Kritik von Seiten der konservativen Protestanten, auch Reinhold Seeberg hat sich ganz ausführlich mit Troeltschens Lutherbild und tridentinischen und Charakterisierung des Tridentinums auseinandergesetzt, sondern ebenso sehr zum Konflikt mit den liberalen Protestanten, Und für diesen Konflikt steht der Berliner Theologe Karl Holl. Von ihm aus wurde ebenfalls ein Gegenbild entworfen und das führte zu der viel zitierten und oft herangezogenen Lutherrenaissance im Kaiserreich. Denkt man die Tröllsche Epochensetzung zwischen Alt- und Neuprotestantismus konsequent fort, so gilt, einen wesensmäßigen Unterschied zwischen Reformation und Tridentinum, einen wesensmäßigen, gab es für ihn nicht. Das einzig Neue ist für Troeltsch in der Tat die Aufklärung. Mit dieser sehr strikten Auffassung blieb Troeltsch innerhalb des liberalen Protestantismus völlig alleine. Für sein aktuelles Ziel einer Bestärkung des Gemeindechristentums im zeitgenössischen Protestantismus allerdings war diese Traditionssetzung nur konsequent. Nur die Ablösung der Autoritätskultur der mittelalterlichen Kirche, ihrer hierarchischen Grundstruktur, konnte das Christentum in neue Gefilde führen. Und dazu, zu einer Gemeindefrömmigkeit, war eben auch das Luthertum genauso wenig wie der tridentinische Katholizismus in der Lage, aufgrund bestimmter Entwicklungsprozesse nach Luthers Tod. In seinen kirchenpolitischen Schriften forderte Troeltsch denn auch die parallele Reform von Katholizismus und Altprotestantismus. Ich zitiere, da an sein, also damit meint er den autoritären Katholizismus, wie er es nennt, da an sein Ende auf absehbare Zeit nicht zu denken ist, so muss man mit ihm rechnen, mit dieser autoritären Kultur des Katholizismus. Und ihn überall dort stützen, wo er vom Mittelalter loszukommen versucht und modernes Leben in sich aufnimmt. Die innere Krisis in ihm, also im autoritären Katholizismus, ist größer als die Nichtbeteiligten wissen und das Vatikanum hat das letzte Wort über den Katholizismus so wenig gesprochen als die unter uns verbreitete prinzipielle Katholikenfeindschaft. Diese Position von 1911 zeigt allerdings eine gewisse Öffnung bei Troeltsch selber, was seine Ablehnung der katholischen oder der römischen Politik gegenüber Deutschland anbelangt. Ich komme zum Schluss und damit zu meinem dritten und letzten Punkt. Fassen wir an dieser Stelle das Gesagte noch einmal knapp zusammen, so kann man drei Positionen festhalten, zwei das Gesagte wirklich zusammenfassende und eine, die möglicherweise Ansätze für unsere Diskussionen auch aufzeigt. Erstens, Lamprecht und Troeltsch als Vertreter eines liberalen Protestantismus sprechen dem nachtridentinischen Katholizismus, das heißt dem durch das Trienter Konzil reformierten Katholizismus, seine Neuzeitfähig grundsätzlich ab. Troeltsch verbindet dies bemerkenswerterweise zugleich mit einer entsprechenden Qualifizierung des Altluthertums, wobei er dem ja dann die Chance gibt, in der Aufklärung sich sozusagen zu verbessern. Das konservative Luthertum in Gestalt des Altmeisters Leopold von Ranke und dann in der theologischen Diskussion vor allen Dingen Reinhold Seeberg dagegen gesteht dem tridentinisch geprägten Katholizismus und charakterisiert entsprechend das Konzil durchaus die Chance zur Entwicklung zu einer Neuzeitfähigkeit in Gestalt der nationalen Integration in das Kaiserreich zu. Neuzeitfähigkeit des Katholizismus wird ihm also nicht als Entwicklungspotenzial abgesprochen, es ist keine anthropologische Konstante, sondern in dem Moment, in dem der Katholizismus seine nationale Fähigkeit beweist, ist auch seine Neuzeitfähigkeit erwiesen. Das ist die Position von Ranke. Zweitens, diese unterschiedliche Bewertung der historischen Folgen von Reformation und Tridentinum lässt sich konfessions- und tagespolitisch erklären. Wie gesagt, Geschichtsforschung ist immer in zeitgenössische Fragestellungen und Leitbilder eingebunden. Festzuhalten bleibt dabei, den Protestantismus wird man im Blick auf die Bewertung des Tridentinums nicht finden von einem massiven Bild des deutschen protestantischen Denkens zum Tridentinum können wir nicht sprechen. Drittens, nicht nur Letzteres ist eine Relativierung eingeschliffener Forschungspositionen, wie ich sie am Anfang mit Blick oder unter Bezug auf Oechsle als Möglichkeit angedeutet habe. Selbst der Protestantismus im Kaiserreich war kein Block, auch nicht in seiner Ablehnung ultramontaner Politik. Das Potenzial, das Differenzierungs-, das Relativierungspotenzial erscheint für meine Begriffe noch erweiterbar, wenn man diesen wissenschaftsgeschichtlichen Horizont abgeschritten hat. Der in den skizzierten Argumentationen stets wiederkehrende Begriff der Neuzeitfähigkeit bezeichnet in Teilen das, was in unseren Diskussionen als Modernisierungspotenzial auftaucht. Ich sage nur der Begriff, ob das funktionsmäßig auch so eingeschätzt würde, wäre ein neues Referat wert, aber es ist sicherlich die Parallelität festzuhalten. Die Parallelisierbarkeit dieser beiden Begriffe verweist auf die Normenpotenziale, die in beiden offensichtlich stets mitschwingen und die Bewertung historischer Entwicklungen ermöglichen sollen und damit ja auch ihre Legitimität haben. Dieses Anliegen ist nur für den Historiker, also die Bewertung von historischen Entwicklungen, ist nur für den Historiker verwerflich, der die methodische Unmöglichkeit der reinen Rekonstruktion von Vergangenheit verkennt. Das Zeigen, wie es eigentlich gewesen, das die Absicht von Ranke, ist eine nicht realisierbare Absicht. Deren Relativität, die Relativität dieser Absicht zu zeigen, wie es eigentlich gewesen, hat der amerikanische Historiker Carl Lotus Becker zu Beginn unseres Jahrhunderts auf den einprägsamen und in seiner Überspitzung auch wieder überzogenen Begriff gebracht, ich zitiere, "Every man his own historian." Jeder kann eigentlich nur seine eigene Geschichte schreiben. Die Folgerung, die für die Historiker der Frühneuzeit, die sich mit der Charakterisierung ihrer Epoche abquälen, und das ist nicht nur für Lutheraner ein gutes Zeichen, dass man sich der Sache annimmt, die Folgerung, die man daraus zu ziehen hat, könnte sein, Maßstäbe zur Bewertung von historischem Wandel müssen in jeder Generation neu bestimmt werden. Solange sie als zeitgebundene identifizierbar bleiben, ist zumindest die methodische Sauberkeit historischen Forschens gewährleistet. Der Begriff der Modernisierung ist ein solch zeitgebundener Maßstab, ebenso wie es der Begriff der Neuzeitfähigkeit für das ausgehende 19. beginnende 20. Jahrhundert war. Es bleibt zu prüfen, ob er für den hier verhandelten Gegenstand eine größere Erklärungsreichweite gewonnen hat, als dies für den Begriff der Neuzeitfähigkeit im Kaiserreich galt. Ein Prüfstein dafür bleibt stets die Frage, ob auch gegenläufige Entwicklungen noch für den Historiker erkennbar bleiben. Gegenläufige Entwicklungen zu dem, was man mit Modernisierung beschreiben möchte. Dies galt für die Neuzeitfähigkeit des liberalen Protestantismus in dem Augenblick nicht mehr, in dem der Begriff zur anthropologischen Konstante wurde. Aber das ist das Problem des Kaiserreichs. Ich hoffe nicht unseres. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schönschütte. Vielleicht ist dem geschätzten Auditorium ein bisschen Reflexion ganz lieb. Deswegen erlaube ich mir, die erste Frage oder den ersten Einwand vorzubringen. Sie haben gesagt, es gibt keine einheitliche Position des deutschen Protestantismus gegenüber dem Tridentinum. Habe ich richtig verstanden? Mir scheint doch, dass es eine solche gibt, aber möglicherweise keine, die durch die Theologie oder die Religion des Protestantismus bedingt ist, nämlich diejenige, dass die Nation zum Maßstab gemacht wird, sowohl bei Ranke als auch bei dem liberalen Protestantismus. Es ist doch immer die Nation, die der Maßstab ist. Und der einzige Unterschied ist eigentlich der, dass die eine Seite eher optimistisch über die nationale, von der nationalen Integrationsfähigkeit der Katholiken denkt, während die andere die Angelegenheit für verloren hält. Nicht? Ich gebe zu, das ist möglicherweise keine genuin protestantische Position, sondern eher eine des vielberufenen, eine Konstellation des vielberufenen Zeitgeistes oder so etwas. Aber mir scheint doch, dass es in der maßgebenden deutschen, im maßgebenden deutschen Denken so etwas wie eine Konstante gibt, nämlich eben der Maßstab der Nation und der nationalen Integrierbarkeit. Ja, vielleicht sammeln wir das ruhig erst. Ja, wir wollen. Also gut, dann hören wir mal Herrn Naja, kommen Sie, mein Namensgedächtnis ist nicht das Beste, aber darf ich nochmal um die Meldungen bitten? Ja, danke. Moment, sofort. Fangen Sie ruhig an. Merz ist mein Name. Ich schreibe mal Herr Merz her. Moment. Skiera, Jeboi, Sie. Also anknüpfend an die Frage, was ist den. Was ist unter Protestantismus zu verstehen, wäre meine Informationsnachfrage zunächst einmal. Sie haben vom Protestantismus gesprochen und dann zum Teil vom Luthertum. Wo ist der spezifische Standort der Reformierten in der Diskussion? Also nicht, dass über die Reformierten geredet wird mit Trösch, sondern gibt es eine Sozialisation oder auch ein reformiertes Milieu? Also das weiß ich einfach nicht, das ist nur eine Informationsnachfrage. Und dann zum ersten Teil zu Ranke, in Bezug auf Ihren Schluss und auch auf die Relativierung der Bedeutung des Konzils von Trient von Herrn Reinhardt, denke ich, dass man vielleicht darauf hinweisen müsste, dass Ranke ja im fünften Kapitel, also zumindest in der späteren Ausgabe, ich habe die früher nicht gelesen, den Ursprung der Spaltung der Nation ja in den 20er Jahren sieht. Also das Entscheidende ist eigentlich die Regensburger Einung von 1524. Die süddeutschen Fürsten verbünden sich mit dieser auswärtigen Macht, mit Rom. Darin liegt der Ursprung der Spaltung der Nation und alles andere ist die Folge. Daraus entwickelt sich alles. Also das relativiert ja eigentlich auch, also so habe ich das verstanden, das relativiert ja dann auch die Bedeutung des Konzils. Das kommt ja dann viel später. Das ist natürlich dann gewichtig und vom faktischer Bedeutung, aber von der Grundthese wäre das ja viel früher und das würde mir im Bereich eben der auch dieser nationalen und antinationalen Politik liegen. Auf der Liste habe ich Herrn Herzig, Herrn Kohls, Schley, Gera und Herrn Baumann. Habe ich jemanden vergessen? No, okay. Herr Herzig, bitte. Zur Neuzeitfähigkeit des Katholizismus im 19. Jahrhundert. Das ist ja nun eine sehr ambivalente Kiste, um es mal neuzeitlich auszudrücken. Auf der einen Seite tritt vielleicht das zu, was Herr Reinhardt in seinem Vortrag angedeutet hat, dass sich das Tridentinum in seinen Modernisierungseffekten eigentlich erst dann für die Kirche im 19. und 20. Jahrhundert ausgezahlt hat, was also in Deutschland sehr gut zu beobachten ist. Ambivalent auf der einen Seite ist es natürlich der Ultramontanismus, die Reaktion auf den Verlust und damit auch auf den politischen Machtverlust, den die Aufhebung der alten Adelskirche bedeutet hat. Und damit natürlich auch Verpflichtung auf den Antimodernismus eines Pius des IX., der ja nun gerade mit seinem Syllabus Errorum im liberalen Lager arg in Deutschland arg Furore gemacht hat. Auf der anderen Seite aber haben wir ja nun doch die Erscheinung, dass der Katholizismus im 19. Jahrhundert in Deutschland sich fast noch neuzeitfähiger beweist und erweist, als es der Protestantismus ist. Ich möchte das an einigen Beispielen klar machen. Mit den Kölner Kirchenwirren oder dem Kölner Kirchenkampf 1837 beginnt ja eigentlich die Auseinandersetzung mit der preußischen Staatskirche. Der preußische Staat hat nach alter Tradition eben die Kirchen in seinem Bereich als Staatskirche, also als Kirchen, über die er verfügen konnte, betrachtet. Das klappte im Osten, also in Schlesien, ganz gut. Der Graf Sedelnitzky hat sich dem gut eingepasst, während dann der Protest aus dem Westen kam, aus Köln, und das ist ja nicht ohne Interesse, dass es dort nun gerade ein Vertreter dieser alten Adelskirche war, der August von Droste Fischering, der eben aus so einer Münsteraner Stiftsfamilie stammte und dann eben diesen Kampf auf sich nahm. Dass der Posener Bischof von Lewandowski da mitgezogen hat, das war wohl eher so eine polnisch-antipreußische Variante. Aber im Prinzip im Westen ist es eben das deutliche Zeugnis, dass sie sich von dieser preußischen Staatskirche nicht einvernehmen lassen wollen. Das andere ist, keine Konfession hat eigentlich die Neuerungen, die die Revolution von 48 bot, so konsequent in Anspruch genommen und für sich ausgenutzt wie der Katholizismus. Auf der einen Seite entsteht ja ein ganz blühendes Vereinswesen und man weiß, also wenn man in dieser neuen Gesellschaft etwas bedeuten will, dann braucht man im Hintergrund eine Pressure Group. Und diese Pressure Group, die lässt man dann auf den Katholikentagen seit 1848 aufmarschieren. Der Protestantismus hat dann erst viel später gemerkt, was er damit ebenfalls für ein Instrument hätte und hat es dann eben doch in den Kirchentagen nachgemacht. Und das andere ist, er hat eben auch der Katholizismus sehr früh kapiert, wenn man etwas will, dann muss man sich auch politisch organisieren. Und so kommt es dann eben in den 1850er Jahren zur Gründung der katholischen Fraktion, die ja dann eben auf der anderen Seite dann in das Zentrum und damit dann eben auch in den Kulturkampf hineinläuft. Und da kommt natürlich dann eben der Knick. Durch diesen Kampf gegen dieses preußische Staatstum ist es eben zu einer Ghettoisierung des Katholizismus gekommen, der zwar über diese modernen Mittel verfügt und die dann auch ganz gezielt einsetzt und der Kulturkampf und das Anwachsen des Zentrums macht es ja deutlich, aber eben auf der anderen Seite sich total ghettoisiert hatte. Ich will natürlich keine Zensur ausüben, aber ein kleines bisschen bewegen wir uns jetzt doch vom Thema weg und steigen in die Geschichte des 19. Jahrhunderts ein. Das hat natürlich miteinander zu tun, aber mal sehen, was die Frau Referentin dazu meint. Herr Kohls, bitte. The evaluation of the Council of Trent in the German world as anti-modern and in a certain sense also anti-national and anti-German maybe. In which measure, to which extent is it linked to the fact that the unification of Germany went also throughout an uncompleted democratization and maybe here a comparison with the Netherlands may be helpful, where it will be exactly liberal Protestant historians who will bring the fact of the Netherlands as a Calvinist nation to the background and will stress the national element in the revolt towards Spain and so the national character of the Dutch nation, and it will be also under a liberal Protestant government that, for instance, in 1853, the Catholic hierarchy will be restored in the Low Countries. So there we will see that nation building will happen throughout, in fact, emancipation of Catholics. La prima serie finita. Ich gehe der Reihe nach. Herr Reinhardt, Ihr Einwand, dass die Nation, der Einheitsmaßstab doch oder das Kampfpotenzial war, gegen das man sich dann doch wieder zusammenfand, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das habe ich auch versucht, vielleicht nicht deutlich genug zu sagen. Man war sich einig darin, dass der Katholizismus nicht neuzeitfähig ist, weil er in diese nationale Entwicklung noch nicht hineinpasst. Aber in dieser Differenzierung niemals oder noch nicht, ist man dann doch wieder unterschiedlich. Und das scheint mir der Punkt zu sein, den wir berücksichtigen müssen. Es ging ja mir darum, klarzumachen, dass der Protestantismus unterschiedliche Positionen vertritt. In dieser Differenzierung vielleicht. Zu der zweiten Frage. Ihr Einwand war ganz recht. Vielleicht haben Sie es gemerkt, ich habe immer versucht, nicht nur Luthertum zu sagen, sondern Protestantismus. Die Calvinisten gehören natürlich, oder sagen wir wieder, die Reformierten, die Deutsch-Reformierten gehören natürlich in das Spektrum, das protestantische Spektrum in Deutschland hinein. Nur sind sie nicht kein eigenständiges konfessionelles Milieu gebildet. Das war Ihre Frage, ja. Ich meine, man könnte jetzt einen Riesenexkurs machen über die Bedeutung der Deutsch-Reformierten im Kaiserreich, das bringt ja nichts, aber in diese Frage hineingesetzt, ein eigenes Milieu kann man so nicht sagen, weil sie in der preußischen Kirche zum Beispiel in der Landeskirche ja integriert waren. Es gibt die Unierte, die preußische Kirche der Union, wo sie zwar mit Kämpfen, Widerständen, aber doch zusammengebunden sind, einen gemeinsamen Ritus und gemeinsame theologische Grundpositionen auch haben. Wir haben dann nur noch Reste des Reformiertentums in Hessen, da ist es wirklich, das sind also Marginalien, und es gibt kein in diesem Sinne calvinistisches Selbstbewusstsein im deutschen Protestantismus. Es gibt auch nicht mehr die Differenzierung in bestimmte Universitätslager, dass man also als Calvinist nur nach Heidelberg ging oder so, das ist also doch sehr aufgebrochen. Und insofern ist es natürlich nicht ganz korrekt, nur von Lutheranern zu sprechen, aber es trifft den Zustand sicherlich. Protestanten wäre natürlich das umfassendere Wort. Ihre zweite Frage, Sie haben ganz recht, Rankes Formulierung oder Betonung, dass dieses Tridentinum letztlich dafür daran schuld ist, dass die Deutschen geteilt sind, ist ein Ergebnis, eine Reflexion, eine unmittelbare Reflexion der Kölner Wirren, auf die ich ja auch hingewiesen habe. Er nimmt das in den verschiedenen Auflagen, ich müsste das jetzt nachtragen, es ist ja von Joachimsen in den 20er Jahren eine sehr schöne wissenschaftlich edierte Ausgabe rausgekommen, ein bisschen wieder zurück und ist eigentlich sein Votum in den 1920er Jahren, 1520er Jahren, ist die eigentliche Spaltung angesetzt. Also hier haben wir das sozusagen mit Händen zu greifen, wie Erlebnisse tagespolitischer Kulturkampfes auch die Geschichtsschreibung unmittelbar beeindrucken und Veränderungen hervorrufen bei Ranke, aber auch dann wieder zurückgenommen werden. Das scheint mir schon zumindest relativiert werden. Es bleibt nicht bei dieser Kampfposition, aber sie war für diese Beobachtung für mich im Moment wichtig. Ja, herzlich Ihre Bemerkungen zum Problem der Neuzeitfähigkeit des Katholizismus kann ich nicht unterstreichen, das würde ich so nicht sagen, das wäre ja auch zu einfach, das wäre schade, da könnte man nicht mehr diskutieren. Aber es ist natürlich mein Anliegen gewesen, hier in dem Vortrag die Position des 19. Jahrhunderts, 19. 20. Jahrhunderts zu charakterisieren, die protestantische Position gegenüber dem Katholizismus, die sich durchaus jenseits von faktischer Richtigkeit bewegen konnte. Es wurde dem Katholizismus aufgrund der Charakterisierung der historischen Entwicklung diese Neuzeitfähigkeit abgesprochen, selbst wenn so einem Mann wie Troeltsch und Weber in den internen Diskussionen durchaus klar war, dass es gerade im Vereinskatholizismus, in der politischen Position des Zentrums, Ansätze zu einer Demokratisierung im Kaiserreich gegeben hat, wie sie die Protestanten im Traum nicht hatten. Und das ist ja auch das, was in der wissenschaftlichen Diskussion der 70er Jahre so stark herausgestellt worden ist. Nur ist eben auch, erstens mal ist das eine Setzung von Ihnen und von der Wissenschaft, ich nehme die auch gerne auf, Demokratisierung gleich Neuzeitfähigkeit, so. Das ist im Protestantismus durchaus anders gesehen worden. Es gab ja durchaus die Position, dass nur der neuzeitfähig ist, der eben gerade die Demokratie ablehnt, der ständische Strukturen wiederbeleben will. Das ist letztlich das Anliegen von meinem Kardinalzeugen, dem Reinhold Seeberg, der wollte die Nation, die Katholiken integrieren, aber nicht im Sinne einer Demokratisierung des Kaiserreichs, sondern gerade um dieses Demokratisierungspotenzial, was er bei den Katholiken sehr genau sah, zu bändigen und sie zurückzuführen in einen also patriarchalisch strukturierten Ständestaat. Also das würde ich in diesem Bereich als Antwort sagen, es ging um die Charakterisierung der Position und die muss man sicher noch weiter differenzieren des 19. und 20. Jahrhunderts. Und die vierte Frage, die Parallelität zu den Niederlanden ist mir noch nie so klar gewesen. Und davon bin ich also, oder die Möglichkeit, Parallelen zu formulieren, bin ich ganz dankbar. Wo sitzt er denn jetzt? Ah ja, danke. So. Dafür diesen Hinweis. Aber ist es natürlich die Verquickung von Nationenbildung mit konfessioneller Integrierung, ist das große Anliegen im Kaiserreich. Und dass es nun in den Niederlanden möglich wird, auszublenden, ist ein interessantes Gegenmodell. Wegen der begrenzten Zeit, die wir haben, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, schließe ich die Rednerliste. Tokala ist in Jürgen. Bitte entschuldigen, ich bin weder Fachhistoriker noch Fachtheologe. Ich habe das ein bisschen so mitverfolgt. Ich möchte die Referentin fragen, ob bei diesen großen protestantischen Historikern die theologische Argumentation zu ihren Thesen fehlt oder ob sie nur nicht hier zitiert worden sind. Ich habe hier auf einen einfachen Nenner gebracht, die sprechen der katholischen Kirche die Fähigkeit zur Modernität ab und zur Nationalität, zur Nationformung oder Entwicklung. Das sind eigentlich völlig außerhalb des religiösen, kirchlichen, theologischen Bereichs liegende Ziele und Argumente. Und war nur dieser Aspekt, dieser politisch-historische Aspekt ausschlaggebend für diese ablehnende, konträre Haltung, für dieses negative Urteil gegenüber der katholischen Kirche, oder ist das hier bewusst ausgeklammert worden, das heißt das theologische Argumentieren von der Theologie, von der Bibel her, also von der Substanz des Christentums, das hätte ich ganz gerne gefragt. Dankeschön. Herr Skira, bevor. Ja, nur sehr kurz. Ich nehme an, dass es ist sehr interessant, dass das Konzil zu Trient kein also polemischer, besonderer polemischer Gegenpol ja, im deutschen Protestantismus im 19. Jahrhundert gewesen ist. Und das ist für mich ein Zeichen des großen Bewusstseins des Protestantismus, also gesiegt zu haben. In diesem Sinne möchte ich also die Frage stellen, ob wirklich also der deutsche Protestantismus im 19. Jahrhundert einen großen Superioritätskomplex gegenüber dem Katholizismus hat. Und in diesem Sinne möchte ich auch fragen, ob dieser Superioritätskomplex, wenn es existiert, wie ich glaube, auch als also Vordergrund des Kulturkampfes, nur auf sozusagen also diese Idee der Nation also beruhen kann. Ich glaube, dass in meiner Meinung, also das ist meine Frage, dass diese Superiorität der protestantischen, der lutherischen besonders Lösung wird auch mit sozusagen also dem Erfolg des Staates, der deutschen Staatlichkeit verbunden, besonders was also die Frage der Leistungsfähigkeit des Staates, der sozialen Monarchie, in meiner Meinung aber, das gilt vielleicht nur für Preußen, auch mit der also hervorragenden Leistung der ganzen Hohenzollern Dynastie und so weiter und so fort, einerseits. Andererseits aber, und eher wieder vielleicht ein bisschen paradoxerweise, mit der Frage des Individuums und so weiter. Und also es gibt diese beiden Seelen, die nicht notwendigerweise also auf dem Konservativen oder nur auf dem Konservativen oder nur auf dem demokratischen Ebene liegen, weil in meiner Meinung zum Beispiel bei Max Weber beide Sachen leben zusammen. Und die Lösung ist natürlich auch vielleicht im Falle Webers, der leider von Ihnen nicht so gehört sein konnte, aber im Falle Webers mehr vielleicht auch als bei Troeltsch, die Lösung kann auch die folgende sein, dass er sagt, diese lutherische Kirche ist also keine Reform mehr, hat keine also Neuzeitfähigkeit mehr, weil sie keine Sekten, also Kirche mehr ist und so weiter und so fort. Und er guckt an also Amerika als ein Beispiel. So, das ist der Konklusion. Herr Baumann, bitte. Sie können noch. Wenn wir die zwei haben, noch. Okay, gut. Dann kommen wir gerade hier. Ich habe weniger eine Frage als noch eine Bemerkung oder Beobachtung dazu, die Ihre Argumentation auch stützen würde, und zwar um vielleicht auch der Kunst als Quelle, die auch nutzbar zu machen und der Kunstgeschichte selbst auch nochmal die Lanze zu brechen. Im neuen Museum in Berlin, das heute ja zerstört ist, gibt es im Treppenhaus einen Zyklus. Das Museum selbst ist der Entwicklung der Kulturgeschichte gewidmet, und dieser Zyklus von Kaulbach soll die wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte vorführen, und interessanterweise steht dort eben nicht, dass ist es entstanden in den 40er bis in die 70er Jahre, und das macht diesen Wandlungsprozess der preußischen Politik von Friedrich Wilhelm IV. Zu Wilhelm I., dem Kaiser, eben dann auch nach, auch in seiner ganzen Planung. Und dort steht am Ende eben nicht das moderne Preußen, sondern dort steht am Ende in einer großen Zusammenschau alle Reformatoren, Gegenreformatoren, Künstler und so weiter. Dort werden denn Erasmus und Calvin zusammengestellt, neben Morone und Karlstadt, und in der Mitte steht als größte Figur Luther, der sozusagen alles einigt unter dem unter preußisch-protestantischen Wesen. Und die wesentliche Berater zu diesem Zyklus ist unter anderem der Theologe Seeberg, und sind im Wesentlichen auch Ranke-Schüler gewesen, Ranke-Epigonen. Und ich deshalb dieses Beispiel, weil man, glaube ich, dort an der Planung auch sehr, sehr deutlich sehen kann, auch diesen Wechsel von Orthodoxen, wie Sie sie geschildert haben, die eher diesen integrativen oder das integrative Moment stützen wollen, hin dann zu einer eher ultramontanen Sicht, die dann sehr viel schärfer das Antimoderne des Katholizismus betonen. Und auch interessanterweise ist dieses große Schlussbild auch in allen Lehrbüchern zur Reformation und Gegenreformation als das Hauptbild abgebildet, und glaube ich, betrifft auch uns heute noch, weil zum großen Lutherjahr zur Reformation ist genau dieses Bild als wesentliches Lutherbild und auch Bild der Reformation und Gegenreformation immer noch dargestellt. Also ich habe es noch nie gesehen, ich finde das spannend. Herr Puschel. Ihre Bemerkungen zu Lambrecht haben mich auf eine Idee gebracht, die nun eigentlich gar nicht unbedingt etwas mit Ihrem Referat zu tun hat, nämlich die Frage, jetzt erstmal direkt zum Referat, inwieweit wurde die katholische oder die sogenannte katholische Aufklärung rezipiert vom Protestantismus des Kaiserreichs? Und ich frage das nicht nur deshalb, weil es mich prinzipiell interessieren würde, sondern weil das vielleicht auch etwas ist, was hier zu kurz gekommen ist. Also die Frage hätte eventuell schon früher gestellt werden müssen. Wir haben uns wahrscheinlich durch diese Fragestellung Trient, Moderne, ein Korsett angelegt, das mehrere hundert Jahre ausgeblendet hat. Nicht? Es waren ja immer die Fixpunkte Trient, Vatikanum I oder sogar Vatikanum II. Dazwischen ist ja noch eine Menge passiert. Also möglicherweise könnte man auch, weil Sie Herrn Oechsle erwähnt haben, jetzt über diese Rezeption auch nochmal genauer fragen oder genauere Anhaltspunkte für Entwicklungen, und das heißt auch für die Frage nach Modernität, in diesen 200 Jahren nach Trient gewinnen. So, das war's. Ja, vielen Dank. Die Frage nach der Ausblendung von theologischen Positionen muss ich doppelt beantworten. Ich habe natürlich nicht die ganze theologiegeschichtliche Debatte hier vorgeführt, sondern man wie Reinhold Seeberg hat natürlich seine Positionen sehr dogmengeschichtlich gründet, dickleibige Kompendien dazu geschrieben. Das hätte ich gar nicht alles vortragen können. Erstens, weil ich es nicht verstanden hätte, und zweitens, weil es zu viel gewesen wäre. Aber das ist eine Bestätigung Ihrer einen Frage. Natürlich ist das, wenn es politisch sich äußert bei Theologen, fundiert in Wechselwirkung. Das ist ja das Schwierige oder auch Spannende daran, in Wechselwirkung mit den theologischen Positionen. Und das gilt ebenso übrigens für Trölsch. Trölsch hat mit diesem Begriff des Gemeindechristentums hier einführe, eine hochdifferenzierte, liberale Theologie entwickelt, gegen die dann Karl Barth argumentierte, weil er das eben alles für viel zu politisiert hielt, Karl Barth. Und diese liberale Theologie von Trölsch muss ein bestimmtes historisches Futter formulieren. Das ist Trölschens Absicht, eben das auch in der historischen Dimension zu sehen. Und damit wird die politische Position theologisch und konfessionsgeschichtlich abgesichert. Bei den Historikern gibt es natürlich keine theologischen Positionen, aber es gibt schon eine klare Konfessionszugehörigkeit. Lambrecht, Ranke, ich habe das versucht anzudeuten, das ist immer schwierig in so kurzer Zeit auszuführen, gehören unterschiedlichen Gruppen des Protestantismus an. Man müsste bei Lambrecht ich habe ja einige Namen aufgezählt, sicher so einen Mann wie Dietrich Schäfer auch noch nennen, der auch in diesen Protestantismus, diesen kulturkämpferischen hineingehört, aber das eben als Laie tut und nun im politischen Sinne eine völlig andere Position vertritt als Lambrecht selber. Es war also mein Anliegen, die Konzentration auf die noch Unterschiede in der Verfassungsfrage. Ich kann ganz schnell reden, das wissen Sie. Ja, gut. Das war mein Anliegen und daher diese Ausblendung. Die zweite Frage, die Frage von Herrn Skira. Das ist natürlich eine hochkomplexe Fragestellung, die... Es ist so etwas wie ein Prioritätskomplex, der Protestanten gegeben hätte, würden die natürlich bestritten haben. Und ich vermag das auch nicht so in dieser Ausschließlichkeit zu akzeptieren. Man war sich, wie Sie ja selber gesagt haben, sehr bewusst des Sieges. Das ist eine klare Position gewesen und deswegen musste man sich, das haben Sie ja, da sind wir uns einig, dieses Tridentinum gar nicht so fürchterlich ausführlich begutachten. Aber die... Deswegen war die Lutheran, war die protestantische Kirche nicht nur ein belangloses Beiwerk, wie Sie das möglicherweise für Max Weber charakterisieren, der also dann das Modernisierungspotenzial ja auch im Calvinismus suchte. Das ist eine Minderheitenposition im Kaiserreich gewesen. Auch Troeltsch sicherlich, der ja nun noch differenziert anders argumentiert als Weber. Die Mehrheit der Theologen, der Liberalen oder auch der orthodoxen Theologen hat diesen Protestantismus als politische Potenz ernst genommen. Und das gilt nicht nur für die Theologen, das gilt auch für große Gruppen im juristischen Milieu, das ich hier, also im juristischen Fakultät, die ich überhaupt nicht aufgeführt habe, und natürlich bei den Historikern, dass die Möglichkeit mit der Kirche bestimmte Verfassungsformen zu identifizieren und damit auch durchzusetzen, war ganz präsent. Aber damit habe ich nur einen Teil angesprochen, aber Herr Reinhardt, schon auf die Uhr. Der Hinweis auf die Bildnis im Museum finde ich also mehr als spannend. Vielen Dank. Und dass das von Herrn Seeberg beratend gewesen ist, bestätigt allerdings meine These. Ich werde das in unsere Diskussionen einbringen, und aber als Ihr Verdienst verkaufen. Dann den Hinweis auf eine Fußnote mit einer Fundstelle wäre sehr verdienstvoll, wenn Herr Baumann die liefert. Das wollte ich damit sagen, aber selbstverständlich. Der Hinweis auf die katholische Aufklärung, die spielt im Protestantismus genauso wenig eine Rolle wie das Tridentinum. Das ist bei denen, die sich mit Aufklärung beschäftigen, sind die protestantischen Züge wichtig. Bezeichnend ist, dass die ganze Gruppe in Münster, die Aufklärungsbewegung in Münster, erst in den begonnen wird, wirklich aufgearbeitet zu werden von der Fachgeschichte, von der Fachwissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Also in 20er Jahren fängt es an und dann hört es auch erstmal wieder auf und dann fängt es später nochmal an. Insofern wäre das ein Beweis dafür, dass hier Protestantismus nicht rezipiert hat, aber nicht, weil man nur meinte, da ist irgendwas, was man fürchten müsste, sondern das ist die schlichte Ignoranz des Siegers. Insofern würden an dieser Stelle haben Sie wieder recht. Und ob das hier nun allerdings für unsere Diskussion was ausgetragen hätte, müsste man prüfen. Sicher, die ganze Diskussion, die von Troeltsch ausgeht, auch erst mit der Aufklärung fängt die neue Zeit an, die ist nach meiner Kenntnis nun wiederum der katholischen Aufklärung selbst oder der Forscher dazu auch dort nicht reflektiert worden. Troeltsch ist ja auch in der Aufklärungsforschung keine Diskussion wert gewesen. Also das müsste an anderer Stelle geprüft werden. Vielen Dank.